1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich auf die Sekunde heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemnacht heute wieder, wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, egal über welches Thema. Oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute heißt Kirsten und Kirsten ist 51. Hallo Kirsten. Ja, hallo Domian, das ist richtig. Stimmt. Ja, prima. Mhm. Was ist dein Thema, Kirsten? Um was geht's? Es geht um meine Ehe, es geht um meinen Mann, der vor anderthalb Jahren, wie ihm bewusst wurde, dass er 50 wird, sein ganzes Leben meint, umkrempeln zu müssen. Aha. Das so weit geht, dass er meint, jetzt nur noch dem männlichen Geschlecht neuerdings zugewandt sein zu müsste und er hätte sein Leben lang nur funktioniert. Er hat materielle Dinge spielen keine Rolle mehr für ihn. Also es ist er ist genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich vorher war. Ich sag mal, vorher hat er eine Jeanshose angehabt, heute trägt er nur noch Jogginghosen so. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 24 Jahre. Habt ihr Kinder? Drei. Drei Kinder. Mhm. Die sind schon erwachsen? Gehe ich mal von aus, ja. Ja. 24 Jahre und drei erwachsene Kinder. Ja, die Älteste ist 28, da waren wir noch nicht verheiratet. Mhm. Der Sohn ist 22 und die Tochter ist 20. So, und jetzt kommt er auf die Idee, dass er sich für Männer interessiert. Ja. Das war vorher nie ein Thema. Er sagt nein, er ist bei der Bundeswehr gewesen, 8 Jahre. Sagte, ich habe immer mit Männern auch unter der Dusche gestanden. Er ist aktiver Fußballer, bis weit in die 40 gewesen. Mhm. Sagte, wir haben immer geduscht nach dem Spiel. Eigentlich nie gut. Ich habe mal einen Mann hinterher geguckt, irgendwo am Strand, einen schönen Mann, aber nicht in dieser Form. Dass es ihn sexuell interessiert. Also im Moment ist er, um es auf gut Deutsch zu sagen, der Meinung, er ist nur noch schwul. Ja, das bringt ja gewisse Probleme für eure Ehe mit sich. Einmal, so ist es. Einmal, dass du sagst, dass er irgendwie alles jetzt anders machen will. Genau. Und dieses ist ja jetzt eine Sache, die ganz gravierend ist. Hat er denn eine Beziehung zu einem Mann schon? Ja, im Moment er hat, ja. Ach, er hat eine Beziehung. Mhm. Zu einem verheirateten Mann. Wie alt? Er hat, bitte? Wie alt ist der? 60. Mhm. Hat in einschlägigen, sag ich mal, schätzig rumgetrieben, auch stundenlang zum Teil, hat denn dieses verheiratete Pärchen ausgemacht, wo er im Moment seit drei Tagen auch wohnt und Achso, das ist ein verheiratetes Männerpärchen? Ja. Und bei denen ist er untergetaucht und ist ja. Sage ich jetzt mal so salopp, untergekrochen. Hm? Die führen jetzt eine Dreierbeziehung? Das weiß ich gar nicht mal. Ich glaube nicht, denn der eine steht nur auf aufvollere Männer. Mein Mann ist sehr groß mit fast 1,90, sehr schlank, sportlich. Und die Männer, die ihn interessieren, müssen alle also erstmal wesentlich älter sein als er und auch sehr rund, sag ich mal. Aber einer von diesen beiden ist der Besagte, von dem du gerade gesprochen hast, der 16-Jährige. Genau, der 60-Jährige, genau. Und der andere ist der Jüngere und der steht auch, der würde mein Mann so nicht in das Profil passen, sag ich mal. Er hätte es nur mit einem zu tun, nicht mit beiden. So. Aufgrund der wenigen Dinge, die du mir jetzt erzählt hast, könnte man ja von außen beurteilen oder sagen, die Ehe ist kaputt. Ja, so sehe ich es seit heute eigentlich auch, ja. Warum seit heute erst? Ja, warum seit heute erst? Ja, weil heute ist mein Mann denn, weil wir haben gesagt, ich brauche das Auto, eins, sie haben zwei Autos, unsere Tochter braucht morgen eins, weil sie zur Berufsschule fährt. Ich sage, ich brauche morgen das andere Auto, dann kam er hierher und dachte eigentlich, wie gesagt, vorgestern ist er denn mit Sack und Pack so ein bisschen, ich sage, mit einem kleinen Koffer, denn von dann gezogen, nachdem ich gesagt habe, Manfred, so geht es nicht mehr, ich möchte es nicht mehr, ich kann es so nicht mehr. dass er eigentlich doch bleibt. Er schläft seit 4 Wochen im Gästezimmer hier bei uns. Mhm. Nein, er sagte, ich werde gleich abgeholt. Und dann hat sein, ich sage mal, Freund, ist hier bis vor die Haustür, bis bei uns auf die Auffahrt gefahren. Mhm. Und ich habe gesagt, es reicht jetzt irgendwo. Es ist an Geschmacklosigkeit jetzt eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Ja. Was macht er beruflich? Mein Mann? Ja. Ist stellvertretender Geschäftsführer. Mhm. Aber das macht er weiter noch. Da will er nicht sein Leben auch noch verändern. Das will ich hoffen. Ich weiß es nicht. Das will ich hoffen. Das willst du hoffen? Warum? Ja, weil er im Moment eigentlich alles Dinge tut, die völlig irrational sind. Er ist rational überhaupt nicht greifbar. Mit nichts und niemandem. Unsere älteste Tochter ist gestern operiert worden. Ich meine, nichts Gravierendes. Sie hat die Mandeln rausbekommen. Mhm. Er hat weder gestern noch heute gefragt. Ja, gut, da kümmert man sich natürlich darum als Vater tatsächlich. Ja. Habt ihr denn jetzt mal in aller Ruhe darüber gesprochen, wie eure Zukunft aussehen soll? Ja, ich denke, in aller Ruhe nicht. Nicht. Nein. Er möchte ja nicht gerne sprechen. Hm. Also wenn er denn mit mir dann mal... Aber er mutet dir ja sehr viel zu. Ja. Und das heißt, eigentlich muss er verdammt nochmal sprechen. Ja. Und er müsste sagen, das und das möchte ich. Ja. Und er müsste dir etwas Klares hinlegen. Ja, genau. Und wenn ich sage, Manfred, abgesehen davon, es geht gar nicht um mich. Wir haben 3 Kinder. Die jüngste davon arbeitet auch in der Firma mit und wohnt bei uns noch im Haus. Ich sag, so geht es nicht. Ja, aber es geht auch denn um dich. Dann heißt es immer, die sind erwachsen, die müssen sich damit abfinden und die sollen sich nicht so anstellen. Okay, gebongt. Aber es geht um dich. Es geht um eure Ehe und es geht darum, dass du nicht permanent verletzt wirst. Genau. Warum, wenn das jetzt schon so, das geht ja nun eine ganze Weile schon so, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Er ist mit einem anderen Menschen zusammen. Jetzt ist das auch fast egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Er ist mit einem anderen Menschen zusammen. Ja, jetzt wohl seit 4 Wochen. So, und er hat zudem auch noch eine andere Sexualität entdeckt, die ihn neugierig macht und ihn vermutlich noch weiter wegtreibt von dir und von der Ehe. Ja. Jetzt müsstest du eigentlich die Notbremse ziehen und sagen, es reicht, wie du es gerade auch schon formuliert hast, und ich gehe. Ja, ich werde nicht gehen aus diesem Haus, habe ich mir eigentlich vorgenommen. Im Moment ist er ja gegangen und wir werden weitersehen. Mhm. Na, ich meine jetzt gar nicht mal, dass du aus dem Haus gehst, sondern du gehst aus der Ehe raus. Dass du sagst, ich will klare Verhältnisse haben, wir sind jetzt getrennte Leute. Ja, das habe ich mir vorgenommen. Ja. Das finde ich, musst du auch machen. Mhm. Ich finde, eigentlich, ihr seid so lange verheiratet, ihr seid erwachsene Menschen. Es kann natürlich sein, dass bei ihm irgendetwas Neues aufgebrochen ist. Dann müsste er aber auch so viel Rückgrat haben und sagen, pass auf, du, meine Frau Kirsten, das Leben bei mir ist jetzt so und so, wir müssen etwas verändern. Aber so wie du es mir schilderst, klingt es so, als hätte er es irgendwie so nebenher laufen lassen. Er lässt es gerne privat nebenher laufen. Ja, ja? Ja. Genau. Mhm. Das ist er auch von zu Hause so, ich sag mal, gewohnt, dass ihm alles abgenommen worden ist früher von der Oma, von der Mutter. Mhm. Nachher war ich es, die ihm, er hat sich eigentlich nur um seinen Beruf, um die Firma kümmern müssen. Zu Hause lief alles. Was glaubst du denn, was glaubst du, wie der jetzt reagiert, wenn du sagst, es reicht mir? Beleidigt. Und das war's. Ich kann das gar nicht verstehen. Mhm. Aber der wird sich auch nicht groß bemühen um die Ehe? Ich denke im Moment nicht, nein. Mhm. Ja, da musst du was unternehmen, Kirsten. Also im Moment ist er so auf seiner Wolke 7, wie dieses Auto hier auf die Auffahrt fuhr heute. Er war eigentlich, im Gespräch mit seiner Tochter, mit seiner Jüngsten und die sprang denn nur auf und rannte nach oben, sah das durchs Fenster. Ich sag mal, ist an Geschmacklosigkeit alles nicht mehr zu überbieten. Und eine Zumutung. Eine Zumutung, genau, für alle. Ja. Kirsten, richtig. Also meine Meinung ist klar, du musst jetzt initiativ werden und du musst einen Schlussstrich ziehen, finde ich. Ja, das habe ich heute auch für mich festgestellt und im Vorgespräch auch schon gesagt, so ein bisschen rumgedruckt, ja, ich weiß gar nicht eigentlich und hat sich seit heute was geändert und ich habe eigentlich immer noch ihn für sehr, ich habe fast gesagt, krank gehalten, ein bisschen seelisch angegriffen. Der wird schon wissen, was er macht. Ja, aber er weiß, was er macht. Ja, war denn eigentlich die Ehe in den letzten Jahren, bevor das jetzt mit den Männern anfing, auch schon eher, sagen wir mal, etwas ausgelaugt? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Von deiner Warte? Also von meiner Seite nicht, kann ich überhaupt nicht sagen. Wir haben nett, ich habe heute auch gesprochen mit einem Befreundeten, mit seinem Freund eigentlich, der rief durch Zufall an, der fiel aus allen Wolken und der sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und eigentlich immer auch nett, auch ein nettes Miteinander, ein liebevolles Miteinander, kann ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Also dann müsste ich jetzt völlig verblödet gewesen sein die letzten Jahre. Ja. Na, das hat mit verblödet nichts zu tun. Manchmal nimmt man Dinge gar nicht so wahr, wie der Partner... Ja, wie der Partner das wahrnimmt. Das gibt's ja überall. Ja. Kirsten, du musst handeln und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Glück und auch viel Kraft dafür. Das ist ja auch ein gravierender Lebenseinschnitt jetzt für dich. Ja, das ist es. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne, Kirsten. Auf Wiederhören. Ja, gut, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Bernadette oder Bernadette T? Bernadette. Bernadette. Ja. 20 Jahre alt. Ganz genau. Schön, dass du da bist. Hallo Domian. Um was geht's denn bei dir, Bernadette? Also ich habe gestern schon angerufen, dass ich mich nicht traue, und zwar ein soziales Leben zu führen und soziale Kontakte zu kriegen. Ein soziales Leben zu führen? Ja. Und dann führst du ein unsoziales Leben? Ein ganz unsoziales Leben. Mit 20 Jahren? Ja. Was heißt das konkret? Dass ich eigentlich gar keine Freunde habe oder ihr überhaupt irgendwelche Leute kenne und meinen ganzen Tag im Internet verbringe. Ach so. Eine Netzsüchtige? Sozusagen. Den ganzen Tag, wie viele Stunden? Vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Was machst du denn da all die vielen Stunden im Netz? Ich lauere auf menschenverachtenden Seiten und die haben mich. Du lauerst auf menschenverachtenden Seiten? Ja. Was ist denn das? Der Humor ist ziemlich schwarz und die haben mich sehr verändert. Also du gehst in Chaträume, in Foren? Ja, genau. Wo man, ja, über was redet man da? Man redet über alles Mögliche, über Themen, die einem so in den Sinn kommen. Und da kennt man auch keine Grenzen. Und da geht es dann auch oft sehr menschenverachtend zu? Ja. Kannst du ein Beispiel nennen, was das bedeutet, menschenverachtend in dem Fall? Da kann ich jetzt kein Beispiel geben. Macht man sich lustig zum Beispiel über Terroropfer? Zum Beispiel. Ah, sowas. Also es kann sein, dass eine große Katastrophe passiert ist, wie beispielsweise der 11. September oder die Love Parade. Und in den Foren zeigt man kein Mitleid, sondern, wie gesagt, macht sich vielleicht über die Opfer sogar noch lustig. Ja, so ziemlich. Wie lange machst du das schon? Seit 4 Jahren ungefähr. So 4 Jahre? 4 Jahre schon? Tag da, ja. Dann erübrigt sich meine Frage nach der Beziehung. Es gab keine Beziehung in den 4 Jahren? Es gibt auch gar keine einzige Freundin? Nein, nicht wirklich. Von was lebst du? Ich bin arbeitslos. Und lebst aber alleine in deiner Wohnung? Ja. Kriegst Hartz IV? Mhm. Das ist nicht viel und kommst damit aber mehr schlecht als recht über die Runden. Für mich ist es genug. Weil du ja nur vom PC sitzt. Genau. Aber für was verlässt du den PC? Zum Einkaufen. Das war's dann auch schon. Ja, für was sonst noch? Das war's, ja. Oder wenn man mal zum Zahnarzt muss oder so. Ja, zum Zahnarzt gehe ich nicht. Ach so. Nächstes Thema. Ja, du gehst nicht zum Zahnarzt. Ja. Ist das nicht extrem langweilig und öde, den ganzen Tag mit irgendwelchen Fremden so ein Quatsch zu chatten? Aber die Fremden, die geben mir das, was ich eigentlich suche. Was suchst Nur, du denn? Nur, dass ich die halt nicht persönlich kennenlerne. Sagen wir so, was geben dir diese völlig anonymen Wesen, mit denen du nicht mal sprichst, sondern du schreibst ja nur mit denen. Ja, die geben mir, was jeder Mensch braucht, Wärme und Zuneigung. Wobei dir klar ist, dass das alles eine Illusion ist. Ja, das stimmt. Zieh den Stecker aus dem PC raus und Schluss ist mit Zuneigung und Wärme. Das ist immer so einfach gesagt. Nee, ich sag nur, um es dir klar zu machen, dann ist es vorbei mit der Zuneigung. Ja, deswegen habe ich ja angerufen, weil ich weiß, dass das so nicht weitergehen kann und ich gerne mit echten Menschen Kontakt haben möchte, aber das nicht geht, weil sie mich durch diesen fehlenden Internetkonsum eigentlich nur nerven. Wie hast du denn früher gelebt, bevor das so krass wurde? Also ich war eigentlich schon immer alleine, nur dass ich damals kein Internet hatte. Mhm. Wie ist der Kontakt zu deiner Familie, deinen Eltern zum Beispiel? Also der ist eigentlich sehr gut, aber die leben halt weit weg und... Achso, die leben weit weg? Sie sehen uns nicht so oft. Warum wohnen die weit weg von dir? Weil ich für eine Ausbildung umgezogen bin, aber die dann abgebrochen habe. Was für einen Schulabschluss hast du in der Tasche? Realschulabschluss. Immerhin. Und die Ausbildung hast du abgebrochen. Was für eine Ausbildung war das? Einzelhandelskauffrau, aber das waren mir dann zu viele soziale Umgänge da. Also, das waren dir zu viele soziale Kontakte, die du eigentlich suchst. Es waren dir zu viele reale Menschen. Ja. Also es lag gar nicht mal an der Arbeit, die hat dir keinen, dass dir die Arbeit keinen Spaß gemacht hat, sondern die Menschen haben dich genervt. Ja, ich sehne mich immer so nach menschlichem Kontakt, aber wenn ich dann welchen habe, dann will ich eigentlich nur wieder alleine sein. Warst du als Kind auch schon so? Nee, als Kind war ich ganz anders. Wenn du dich zurückerinnerst, ab welchem Lebensjahr wurdest du so eigenbrödlerisch? Vielleicht so mit dem Beginn der Pubertät. Mhm. Hast du damals etwas Schlimmes erlebt? Also das früher in der Schule wurde ich halt oft wegen meines Gewichtes gemobbt und ausgegrenzt. Du bist übergewichtig? Ja. Warst du damals auch schon? Ja. Mhm. Wie viel wiegst du heute? Ungefähr 90 Kilo. Mhm. Und wie groß bist du? 1,73 Meter. Ja. Und das wurde dann, als du in die Pubertät kamst, noch schlimmer mit dem Mobben? Ja. Mhm. Du hast auch dann noch nie in deinem Leben einen Freund gehabt? Nee. Noch nie Sexualität erlebt? Auch nicht, nein. Gibt es auch eine Sehnsucht nach Zärtlichkeit? Ja, natürlich. Mhm. Aber? Da hast du dich ganz schön ins Ausmanövriert. Ja. Aber das ist ja selbst auch klar, weil du es gerade ja, weil du auch hier anrufst. Und der Grund des Anrufes ist ja, dass du dich selbst nicht mehr wohlfühlst, so wie du lebst. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch ein ödes Leben eigentlich, was du führst. Auch ein trauriges Leben. Es ist so ein armes Leben. Dabei bist du eine junge Frau. Du könntest sicher tolle Sachen machen. Du musst ja nicht gerade ein Gruppenmensch werden, wenn du nicht so viel an Kontakt magst, aber ein paar Freunde wären nicht schlecht, vielleicht irgendwann eine Beziehung. Hm. Vor allen Dingen, wenn du immer mit solchen merkwürdigen Menschen konfrontiert bist, die auch menschenverachtend sich äußern, das färbt auf einen selbst ja auf Dauer auch ab. Ja, aber wenn man das erstmal gewohnt ist, dann kann man nicht so leicht wieder in dieses normale Leben. Nee, so leicht nicht, das glaube ich auch. Aber du müsstest schon den Willen haben, jetzt etwas verändern zu wollen. Mhm. Und der Weg dorthin ist natürlich etwas schwierig für dich, weil du dafür auch die Wohnung verlassen müsstest. Also ideal wäre es, wenn du zu einem Psychotherapeuten gehen würdest. Mhm. Du brauchst fachkundige Betreuung und den fachkundigen Rat. Ich glaube, das ist nicht nur einfach nur so eine Kleinigkeit, die dich da belastet, sondern das ist ein großes Problem. Es ist eine gewisse Sucht, es ist eine gewisse Phobie, Sozialphobie auch vor anderen Menschen. Auf der anderen Seite hast du die Sehnsucht, aber auch nach einem sozialen Leben. Klingt jetzt aber ganz schön hart. Das klingt hart, ja, ich weiß, Bernadette. Aber von nichts kommt nichts. Und wenn du nur vor dem PC sitzt und zu Hause, wird sich dein Leben nicht ändern. Und dafür ist das Leben zu kostbar. dass man es verdaddelt vor dem Computer. Mhm. Und vor allen Dingen mit so einem Driss sich da abgibt. Ja. Irgendwann fühlt man vielleicht genauso, wie diese Leute schreiben. Und dann ist es ganz schlimm. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Bernadette, ich finde gut, dass du angerufen hast. Ich glaube, das ist ein erster großer Schritt jetzt gewesen. Der zweite Schritt ist, darum möchte ich dich bitten, dass du jetzt gleich mit meinem Psychologen noch sprichst. Okay. Da geht es nur um eine Information. Der soll dir erzählen, was du machen könntest. Mhm. Und dann kommt der große dritte Schritt. Nämlich du musst etwas unternehmen. Du musst dort hingehen und letztendlich dein Leben in die Hand nehmen. Und dann kann es bergauf gehen. Mhm. Du hast es in deiner Hand. Und ich glaube, dass du es schaffst, wenn du es willst. Das ist alles eine Frage des Willens. So kannst du nicht noch 5, 6, 7, 10 Jahre leben. Ja. Dann landest du vielleicht irgendwann in der Psychiatrie. Mhm. Meine Liebe. Ja. Jetzt legst du bitte auf und du wirst von Peter zurückgerufen. Okay. Dem Psychologen. Drücke dir wirklich die Daumen und wünsche dir toi toi toi und alles Gute. Viel Erfolg. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Und wir machen sofort weiter mit Olaf. Und Olaf ist 42. Hallo Olaf. Ja, hallo Dorian. Olaf, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich mit 42 immer noch Jungfrau bin. Mhm. Und ich darunter leide. Wie kommt das? Ja, das ist habe ich mich auch immer schon gefragt, weil ich kriege immer wieder von allen möglichen Menschen bestätigt, auch von meinen eigenen Eltern und auch von den wenigen Freunden, die ich noch habe, dass ich eigentlich ein gut aussehender junger Mann bin. Mhm. Ich bin ja auch nicht dumm, ich habe einen mittleren Reifeabschluss und ich habe Metallbauer gelernt, danach nochmal Bürokaufmann. Mhm. Bin dann leider in den Sicherheitsdienst abgerutscht, weil es keine Arbeit gab. Mhm. Ja, und seitdem bin ich nur noch am Arbeiten, werde dauernd von den Firmen wieder entlassen, weil die heutzutage ja denken, sie müssen wirtschaftlich handeln und haben kein Interesse mehr für Menschen. Ja. Und bin jetzt schon zum zweiten Mal Hartz IV. Mhm. Mhm. Und ja. Aber in all diesen vielen Jahren, du bist jetzt 42 Jahre alt. Ich werde 43. Okay. Was hast du in den vielen freien Stunden gemacht, an den Wochenenden, in deiner Freizeit, in all den Jahren? Was hast du gemacht? Ja, ich bin mit meinen Freunden um die Häuser gezogen, habe Partys gefeiert. Ach, das hast du alles gemacht? Ja. Ich habe ein ganz normales soziales Leben gehabt. Und da ist nie irgendwas mal passiert mit einer Frau? Ich habe mal ein bisschen geknutscht, ich habe auch mal ein bisschen gefummelt. Mhm. Konnte durch Zufall mal sehen, wie Leute Sex miteinander hatten, aber jedes Mal, wenn es dann weitergehen sollte, wenn ich dann ein Mädel dann dazu gebracht habe, dann sich näher mit mir zu unterhalten, hat sie dann auch immer gesagt, nö, ich will dich nicht, ich will keinen Sex mit dir haben. Wie oft hast du denn so einen Korb bekommen? Ja, bestimmt so 15 bis 20 Mal. Ja, das ist schon bitter dann, ne, wenn man das so oft hört. Warst du denn mal in eine Frau verliebt? Ja, war ich schon mal. Das Problem war bei ihr, dass sie selber auch Schwierigkeiten hatte, auch Hartz IV. Mhm. Und hat ein Problem mit Alkohol gekriegt. Ich habe zwar versucht, ihr zu helfen, mhm, sie wollte sich aber nicht helfen lassen. Und dann hat sie von einem Ehemann sich ein Kind ansetzen lassen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und hat dann kein Interesse mehr an mir gehabt. Die hat dann sich einfach zurückgezogen. Und ja. Wie bist du in all diesen Jahren mit deiner Sehnsucht nach Sexualität umgegangen? Das war sehr schlecht. Das war sehr schlimm. Weil, obwohl ich ja viel wenig Geld hatte, bin ich dann auf Ersatzfantasien ausgewichen, dass ich mir dann irgendwelche Erotikhefte gekauft habe und mir da versucht habe, irgendwie mich zusammenzureißen, mal auf Deutsch gesagt. Also du hast dir Erotikhefte gekauft und hast versucht, dich zusammenzureißen? Ja, weil man möchte ja nicht einfach über Menschen drüber fallen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und man möchte auch nicht unangenehm auffallen. Mhm. Also du hast die Erotikhefte gekauft, um dich abzureagieren, so meinst ja, du das? Ja, genau. Mhm. So kann man es ausdrücken. Du kamst nie auf die Idee, dass du zu einer Prostituierten gehen wolltest? Das habe ich mir auch schon überlegt, aber erstens mal machen die das ja geschäftsmäßig, da kommt ja auch keine richtige Zeitlichkeit rüber. zweitens kostet das ja auch einen Haufen Geld. Mhm. Dann hat man ja auch die Peinlichkeit, man könnte ja auch mal gesehen werden, weil ich ja im Sicherheitsdienst arbeite, wäre das ja sehr unangenehm, wenn mein Chef oder irgendjemand rausfinden würde, dass ich da war. Mhm. Und dann kommt auch noch für mich noch die moralische Komponente noch dazu. Nämlich? Dass ich nämlich dann mir dann überlege, kann man sowas überhaupt machen? Weil eigentlich finde ich sowas menschenverachtend, dass diese Frauen da Sex machen für Geld. Mhm. Ja, das ist ein ehrenwerter Standpunkt und den solltest du auch beibehalten, wenn du das so siehst. Da sollte dir auch keiner reinquatschen. Aber das viel wichtiger ist ja, dass du vielleicht nicht nur deinen ersten Sex irgendwie irgendwo hast, sondern dass du zu einer Partnerschaft, einer Beziehung, einer Liebe kommst. Das ist ja irre wichtig. Genau, aber das ist ja mein Problem. Wie kommt man an sowas dran, auf Deutsch gesagt? Was alles hast du unternommen schon in den letzten Jahren? Sag mal so ein paar Beispiele. Ja, ich habe Kontaktanzeigen habe ich geschaltet, weil ich vom Internet nicht viel halte. Ich habe da viele negative Sachen gehört in den Medien und auch von Kumpels. Dem Internet traue ich nicht. Ja. Und dann habe ich halt in Kontaktanzeigen habe ich dann geschaltet auf über Chiffre. Ja. Da wurde ich halt leider auch immer nur verarscht, dass sie am Anfang immer so getan haben, als ob sie sich mit mir treffen wollen. Mhm. Und wenn sie dann gehört haben, aha, der ist Hartz IV oder der ist im Sicherheitsdienst, dann haben sie sich alle zurückgezogen. Naja, ich will mal kurz sagen, im Sicherheitsdienst zu sein, ist ja nur keine Schande. Ja, keine Schande, aber man verdient wenig Geld. Ja. Man ist immer davon bedroht, entlassen zu werden, weil sie so stark von den Objekten abhängig sind. Noch ein Satz zu dem Internet. Da gibt es natürlich Sachen, die schieflaufen und man kann verarscht werden. Aber es laufen auch viele Sachen sehr gut. Und was meinst du, wie viele Leute ich hier schon in der Sendung hatte in den letzten Jahren, die sich übers Internet kennengelernt haben und dann in eine glückliche Beziehung gekommen sind? Ja, das Problem ist nur, dass ich keinen eigenen Internetanschluss habe, weil ich ein paar Mal schon Hartz IV war. Mhm. Meine Wohnung nicht gerade besonders gut aussieht, die müsste längst renoviert werden. Mhm. Aber ich habe einfach keine Kohle. Ich habe einen teuren Kredit aufnehmen müssen von der Bank, wenn ich jetzt abstottere. Mhm. Und durch die Hartz-IV-Geschichte tut sich das alles wieder verlängern. Mhm. Und dadurch komme ich einfach zu nichts. Mhm. Ich kann nicht rausfahren, ich kann aber auch keinen hier einladen, weil es einfach zu peinlich aussieht. Aber ich glaube, da sind so Sachen, die könntest du schon selbst in die Hand kriegen. Du könntest in die Hand nehmen, dass deine Wohnung ein bisschen schöner wird. Ja, dazu bräuchte ich aber Geld. Ja. Ich bin jetzt erst vor kurzem wieder entlassen worden, vor 4 Wochen. Ja. Bemühe mich stark darum, wieder einen neuen Job zu kriegen, aber es ist nicht einfach. Mhm. Ich verstehe, ich nehme es auch ernst. Dennoch glaube ich, auch in der Situation gibt es durchaus Möglichkeiten, das hören wir ja nur überall, dass Leute in Kontakt kommen. Vielleicht solltest du dir einfach mal ein Ziel setzen, dass die nächste Anschaffung, wenn du wieder ein bisschen zu Kohle kommst, dass du ein bisschen Geld dafür investierst, die Wohnung einigermaßen ordentlich hinzukriegen und ein bisschen Geld dafür investierst, dass du dir einen ganz einfachen PC zulegst und dass du einfach auch Kontakt zur Außenwelt bekommst. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen mit dem Internet. Das ist ein toller Multiplikator bisweilen für Leute, die auch in der Einsamkeit stecken. Aber wie kann ich mich denn im Internet denn absichern, schützen, dass ich nicht nur an Perverse gerate, sondern wirklich an nette Menschen, die wirklich was von mir wollen? Hast du denn niemanden, der sich da so ein bisschen auskennt, der dich da ein bisschen einführen kann? Leider nicht. Hm. Es bleibt natürlich auch der klassische Weg, dass du halt wirklich versuchst, indem du rausgehst, Leute kennenzulernen, was natürlich sehr schwierig ist. Auch mit 42 ist das nicht mehr so einfach wie mit 22, das ist mir schon klar. Ja, das, vom Alter her oder so habe ich damit gar keine Probleme. Also, das ist, ja, das aber du kannst ja nicht... Mein Problem ist halt das Finanzielle. Dass, wenn man irgendwo hinfahren will, wenn man nur eine Tasse Kaffee jemand mal spendieren möchte oder irgend sowas, da geht mir schon das Geld aus. Da stehe ich schon da und müsste denjenigen potenziellen Partner darum bitten, bitte gib mir mal einen aus. Mhm. Das ist mir dann sehr peinlich. Also ich will das sehr ernst nehmen, ich sag's nochmal mit dem Geld. Ich glaube aber nicht, dass das allein der Grund ist, dass alles dadurch blockiert ist. Was meinst du, wie viele Menschen es gibt, die wenig Kohle haben und ja auch Hartz-IV-Empfänger sind und wo das so zwischenmenschlich durchaus funktioniert? Wir werden uns jetzt mal ein paar Gedanken für dich machen. Mhm. Gerade auch in Anbetracht dessen, dass du noch keinen Internetanschluss hast, was man da so alles tun könnte, und werden dich gleich nochmal zurückrufen, Olaf. Okay? Vielen Dank. Das machen wir sehr gerne und hoffentlich können wir dir gleich ein bisschen helfen. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.29 Uhr haben wir und 47 Sekunden und hier ist Murat, 25. Hallo Murat. Hallo? Hallo. Ja? Murat, macht bitte den Ton vom Fernseher oder vom Radio ganz, ja, ganz weg. Hey. Mama. Hallo. Ja, hallo. Hallo Domian. Ja, hallo Murat. Um was geht's? Um was geht's? Ich wurde vergewaltigt, Domian. Ja. Ich war in JVA. Du musst wirklich den Ton völlig runterdrehen. Ja, habe ich ausgemacht. Mhm. Okay. Wann ist das passiert? Das ist 2009 passiert. Mhm. Du bist jetzt nicht mehr in der JVA? Nee, jetzt nicht mehr. Mhm. Erzähl mir, was genau damals passiert ist. Ich war in einer Zelle mit vier Mannzelle mit drei Russen. Mhm. Und die haben mich vergewaltigt dann. Der eine hat mir gesagt, ich soll mich rasieren. Und dann haben die zwei mich festgehalten und haben mich vergewaltigt. Lachst du oder weinst du? Ich weine, Mann. Wie oft ist das passiert? Ein Jahr lang. Ein Jahr lang? Ja. Du hast nichts dem Gefängnispersonal gesagt? Ja, konnte ich ja nicht. Die Russen sind im März und ich hatte Angst vor denen. Ein Jahr lang? Ja. Wie lange bist du jetzt draußen? Seit 2 Jahren. Also 2009 ist es passiert? Ja. Dann ging das bis 2010 und jetzt haben wir 12. Okay, ja. Kommt's hin. Mhm. Weswegen hast du gesessen? Bitte? Weswegen hast du gesessen? Wegen Drogenhandel. Mhm. Wie lange warst du insgesamt im Knast? Ein Jahr lang. Mhm. Und ich habe das auch mit meinen Problemen mit niemandem erzählt. Hast du es bisher noch überhaupt niemandem erzählt? Nein. Dieses Jahr muss ja... Wenn ich mit einer Frau zusammenkomme, ich kann nicht mehr mit einer Frau schlafen. Ich denke immer daran. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was mit mir los ist, Domian. Bin ich jetzt schwul? Warum solltest du schwul sein, wenn man dir das angetan hat, wenn du vorher nicht schwul warst? Ja, keine Ahnung. Ich kann auch mit deiner Frau nicht mehr schlafen. Das geht nicht mehr. Mhm. Ich denke immer danach. Mhm. Ich weiß, wie sie sich fühlt. Weißt du? Wie hast du das denn, wie hast du das dieses ganze Jahr lang empfunden? Bitte? Wie hast du das ganze Jahr lang empfunden? Scheiße. Das war schrecklich. Wie oft kam das in der Woche vor, zum Beispiel? Also das waren manchmal sogar mehrmals am Tag. Das waren ja drei Russen. Mhm. Du hast bisher mit niemandem darüber gesprochen? Nein. Wenn man das ein Jahr erlebt hat, ist das ganz, ganz schlimm und eine große Katastrophe. Katastrophe, ja. Und ich glaube, dass man dann so gestört ist in der Sexualität, dass man wirklich kein Interesse hat. Ja, das geht nicht mehr. Zum Beispiel mit einer Frau zu schlafen. Ich denke immer daran. Mhm. Als du rausgekommen bist aus dem Knast, gab es da eine Überlegung, dich dann zu äußern bei der Justiz, zu sagen, die und die haben das gemacht ein Jahr lang? Ja, ich konnte es nicht mehr. Warum? Ich weiß nicht, ich hatte Angst. Die sind dann noch im Knast geblieben? Ja, sie sind noch geblieben, aber der eine kannte mich, ich komme ja aus Köln. Mhm. Mhm. Und der eine kam auch aus Köln, aus meiner Straße sogar. Ach so. Das heißt, auch jetzt, in diesem Abstand, jetzt sind ja noch... Ich denke manchmal sogar, Selbstmord zu machen. Mhm. Was? Aber das geht nicht. Ich habe keinen Mut dazu. Ja. Wie lebst du denn heute, Murat? Was machst du? Ich bin den ganzen Tag zu Hause, ich gehe nicht raus. Ich komme nicht mehr klar, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich bin wirklich erschüttert, was du mir erzählst. Weil ich mir vorstellen kann, wenn man ein Jahr eingesperrt ist in einer Zelle mit Menschen, die so etwas mit einem tun, kommt man völlig zerstört und schwer seelisch verletzt daraus. Ja, meine Seele ist auch verloren. Mhm. Ich möchte dir sehr, sehr, sehr dringend eine ärztlich-psychologische Hilfe empfehlen. Ich glaube, dass du das mit einmal sprechen natürlich nicht bewältigen kannst. Ich glaube, dass du mit einem Arzt oder mit einem Psychologen zusammensitzen musst und mit dem so eingehend dich unterhältst wie mit mir. Und das über einen längeren Zeitraum. Könnte nicht zu mir nach Hause kommen, weil ich kann ja nicht mehr raus. Mhm. Ich habe Angst. Du bist immer in deiner Wohnung? Ja. Wie machst du das denn mit Einkaufen? Einkaufen? Mein Kollege kauft für mich ein. Mhm. Was machst du den ganzen Tag? Ich sitze vorm Fernseher. Mhm. Es gibt... PlayStation. Ja. Lenkt mich ab so. Mhm. Es gibt in der Tat auch Möglichkeiten für Leute, die so traumatisiert sind, die nicht raus können, dass man da auch was unternehmen kann. Wir werden dich jetzt fachkundig beraten. Fuck you, Mann, Alter. Ich will mich umbringen. Mhm. Pass auf, Murat. Du legst bitte auf und wir rufen dich sofort wieder an. Okay? Okay. Okay. Alles weitere im Hintergrund. Dann geht's jetzt weiter mit der Doro. Mit Doro. 51. Guten Morgen, Doro. Hallo. Hallo, Doro. Um was geht's bei dir, Doro? Ja, es geht darum, meine Tochter hatte gestern einen Schwangerschaftsabbruch. Ich habe sie dahingehend beeinflusst, das zu machen. Wie alt ist deine Tochter? Bitte? Wie alt ist deine Tochter? 20. Und warum hast du sie beeinflusst, das zu tun? Ja, weil sie ist eigentlich nicht reif dafür, ein Kind zu erziehen. Also sie ist, ich sag mal so, geistig, sag ich mal, wie eine 16-Jährige. Immer auf Party aus und so weiter und so fort. Aber manch eine 16-Jährige hat das auch schon geschafft. Ja, ich sag mal so, ich habe es selber durchgemacht. Ich habe 3 Kinder alleine großgezogen. Mhm. Ohne Vater und ich weiß nicht, wer es ist. Und ihr Freund ist mitten im Abitur und er hat auch gesagt, er ist nicht bereit dazu, Vater zu werden und er möchte sich erst was aufbauen und er möchte sein Kind was bieten können und so weiter und so fort. Aber was hat deine Tochter gesagt? Was wollte sie? Sie hat auch von Anfang an eigentlich, so wie sie erfahren hatte, dass sie schwanger war, hat sie gesagt, ich möchte das Kind nicht. Mhm. Und dann kamen aber die Einflüsse von außen, von der Familie, von meiner Seite aus, also von meinen Geschwistern und von ihrem Vater, der sich eigentlich selber nie gekümmert hat, der kam dann her und sagte, ich gebe dir Unterstützung und dies und das und ich werde dir helfen und du kannst das Kind kriegen und so weiter und so fort. Und da kamen sie ins Schwanken? Ja, genau. Und da ist sie ins Schwanken gekommen und wusste nicht, was sie machen sollte. Sie hat auch bis gestern, kurz vorm Abbruch, war sie am Schwanken und wusste noch nicht, was sie machen sollte. Bist du denn auch nochmal so ein bisschen ins Grübeln gekommen oder war deine... Ja. Ja. Aber dennoch hast du gesagt, treibe ab. Ja. Und deswegen habe ich jetzt irgendwo ein ziemlich schlechtes Gewissen und ich komm damit irgendwie gar nicht klar jetzt. Wie geht es denn heute deiner Tochter? Meiner Tochter geht's eigentlich sehr gut. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie erleichtert ist. Mhm. Dennoch hast du ein schlechtes Gewissen. Ja, weil ich sie irgendwo dahingehend beeinflusst habe, es zu tun. Glaubst du, wenn du jetzt ganz ehrlich und ganz kritisch dir gegenüber bist, dass du zu großen Einfluss auf sie genommen hast, ausgeübt hast? Wäre das, der Vater hat ja angeboten, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Hätte er das gemacht? Ich sag mal so, ja, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie wirklich dann, ich sag mal auf gut Deutsch, nach seiner Pfeife tanzt. Mhm. Also er ist ein sehr dominanter Mensch Und ich weiß, damit wäre sie nicht klargekommen. Sagen wir so, wenn du jetzt nicht gewesen wärst, wäre sie schwanger geblieben. Kann sein, ja. Ja, das ist eine schwierige Situation. Ja. Das ist in der Tat eine schwierige Situation. Das ist eine junge Frau von 20 Jahren, die das eigentlich für sich allein entscheiden muss und sollte. Mhm. Und man sollte da nicht massiven Einfluss drauf nehmen. Das ist ja nicht irgendeine Larifari-Entscheidung, sondern eine ganz gravierende Entscheidung. Wenn die einmal gefällt ist, dann ist sie für immer gefällt. Ja, ich sag mal so, ich habe es selber erlebt. Ich habe 3 Kinder alleine großgezogen und ich wollte ihr das, was ich durchgemacht habe, eigentlich ersparen. Mhm. Ich wollte meiner Tochter nichts Böses, im Gegenteil. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du mit gutem Gewissen oder du hast es gut gemeint und hast entsprechend zu ihr gesprochen. Dennoch kann es ja vielleicht falsch gewesen sein, auch wenn du es gut gemeint hast. Ja. Das ist jetzt mein Problem. Das ist dein Problem, ja. Ja. Ich verstehe, das hätte ich auch. Das hätte ich genauso an deiner Stelle. Jetzt wird natürlich die Zeit es zeigen, Dore, in den nächsten Wochen, Monaten, wie deine Tochter sich verhält. Es kann ja sein, dass sie dennoch mit sich im Reinen ist und auch nach einem gewissen Abstand sagt, das war für mich die richtige Entscheidung. Mhm. Schwierig wird es natürlich, wenn deine Tochter dir... Meinen Sie mir Vorwürfe ja. Gut, dann könnte man der Tochter auch immer noch erwidern, sie ist 20 Jahre alt und da hätte sie sich durchsetzen müssen. Aber du bist die Mutter, du hast großen Einfluss auf sie. Das ist es, ich habe sehr großen Einfluss auf sie und... Hast du dich denn noch mit jemandem beraten darüber? Ja, gut, ich habe mit Freunden, mit Bekannten und so, natürlich, also mit Leuten, zu denen ich Vertrauen habe, habe ich gesprochen vorher und auch mit Leuten, die meine Tochter auch kennen und die haben auch gesagt, also sie würden genauso handeln und würden genauso den Ratschlag geben, als halt hätte denn in dem Moment jetzt, weil sie sich auch gerade wieder neu findet und ja. Hätte denn der also sie ist mit dem Freund, dem Vater des Kindes, ist sie noch zusammen? Ja. Ja. Hätte denn er auch zu deiner Tochter und dem Kind gestanden, wenn sie gesagt hätte, ja, ich will das? Also er hat gesagt, er sagt, er würde es probieren, aber er sagt, er sieht da keine große Zukunft. Weil er steckt mitten im Abitur und er sagt, genau das wollte er nicht. Er wollte genau das verhindern. Er sagt, aber er hat es nicht selber so eine Kindheit gehabt. Ja, aber weißt du, sowas ärgert mich, wenn ich das höre. Aber er hat es eben nicht verhindert. Er hat nicht dazu beigetragen, dass er ist genau, er ist beteiligt und er ist ein junger Mann von, was ist er, 18, 19? 20 auch. 20 sogar schon. Ja. Dann hätte man eigentlich. Er hat aber gesagt, also genau das wollte er nicht. Er wollte eigentlich erst was aufbauen. Ja, klar. Und klar. Dann Kinder in die Welt setzen. Klar. Er hat sich darauf verlassen, dass meine Tochter gesagt hat, sie verhütet. So, und dann hätte ich eigentlich von ihm auch verlangt, dass er sagt, okay, ich hatte einen anderen Lebensplan, aber nun ist es passiert und das werden wir auch irgendwie schaffen. Und vielleicht freuen wir uns daran und das wird ein großes Glück, dass wir das Kind haben. So, das ist aber alles jetzt nicht so gewesen und da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. Doro, das ist ein großes Problem, was du jetzt wahrscheinlich die nächsten Zeit mit dir herumtragen wirst. Ja. Das Einzige, was tröstend ist, ist, dass du es letztendlich gut gemeint hast. Du hast es nicht aus Bosheit, weil du gegen Kinder bist oder dergleichen. Das hast du nicht gemacht. Du wolltest ich deine Mutter... Ich habe zwei Enkelkinder und ich bin froh drum, aber... Ich habe wirklich bei meiner Tochter jetzt gesehen, sie ist noch nicht so weit und aber sie weißt du, sagt es vielleicht, nicht. Vielleicht sollten das wirklich die Leute selbst entscheiden. Ich meine, die ist 20 Jahre alt und da kannst du als Mutter auch nicht sagen, ja, die ist noch nicht so weit. Vielleicht wäre die ja plötzlich auch ganz anders, die hätte ja auch einen Reifungsprozess durchgemacht, wenn sie plötzlich Mutter geworden wäre. Also Doro. Ja, ich hab da jetzt es kann sein, dass du einen großen Fehler gemacht hast. Ja, ich habe totale Schuldgefühle. Mhm. Jetzt wollen wir hoffen, dass deine Tochter, wollen wir für alle Beteiligten hoffen, weil es, dass deine Tochter nach einer gewissen Zeit für sich sagt, das war die richtige Entscheidung. Mhm. Wenn sie das nicht sagt, ist es natürlich noch belastender für dich. Ja. Beenden wir mal das Gespräch, da haben wir, gibt es keine Lösung. Nee. Ich sag's nochmal, du hast es gut gemeint, das ist der Trost in der ganzen Sache und für dich auch der Trost. Ja. Liebe Doro, alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Mandy. Mandy ist 20. Hallo Mandy. Hallo Domian. Hallo Mandy. Und was geht's bei dir? Und zwar, Domian, ich hatte einen Freund gehabt. Mhm. Und der hat mir 6.000 Euro Schulden gemacht. 6.000 Euro Schulden? Ja, und das war meine erste große Liebe, war das. Wie lange warst du mit dem zusammen? Ich habe den 5 Jahre gekannt. Mhm. Mit 15. Mhm. Ja, bis 20. Und und dann habe ich rausgekriegt, dass er mich gar nicht geliebt hat. Er wollte nur meine Sachen haben und so. Und jetzt habe ich 6.000 Euro Schulden, muss ich meine Ausbildung jetzt machen, dass ich das bezahle, und ich traue mir das nicht meinen Eltern zu sagen. Also du, mal langsam, du hast dir dieses Geld von der Bank geliehen für ihn? Nein, ich habe ihn immer, also er wollte Handys von mir haben. Mhm. Und ja, ich sag mal so, wenn man verliebt ist, erste Liebe, dann macht man alles dafür. Mhm. Und ja, es ist mir noch schwer. Ich hänge noch ein bisschen an ihn und sowas, obwohl er mir das alles angetan hat und so. Erklär mir mal mit diesen 6.000 Euro, das habe ich noch nicht verstanden. Wie sind die entstanden und bei wem hast du diese Schulden? Bei den Telefonanbietern. Ach so. Wie? Der hat jetzt für 6.000 Euro gequatscht oder was? Wenn man kriegt ja da also so einen Vertrag. Mhm. Und dann mit diesen Handys kriegt man ja dann raus da, ne? Mhm. Und der wollte nur meine Sachen eben, meine Handys und ich, ja, ich weiß nicht, Domian. Ist alles so gekommen und wir haben uns gesehen, 2010 war das. Nochmal, das habe ich immer nicht kapiert. Du hast für den Handyverträge abgeschlossen, mehrere oder einen? Ja, genau. Ja, was denn, mehrere oder einen? Mehrere waren das. Mehrere Handyverträge. Ja. Und da hat sich eine Summe von 6.000 Euro aufgehoben. Ja, also kam immer Rechnung an und so, und wenn man das nicht bezahlt, dann wird das ja immer erhöht und so. Das heißt, er hat diese 6.000 Euro verbraucht. Genau. Wie hat er die denn verbraucht mit seinen Handys? Er hat ja die Vertragskarten hat er ja behalten. Mhm. Und hat immer angerufen und ja, auf meine Schulden und so, und ja, ich traue mir das nicht meinen Eltern zu sagen. Gut, ich habe es noch nicht richtig kapiert, aber ich glaub's dir, wir nehmen das mal so hin. Da ist eine große Zahl von 6.000 Euro, die du einem Telefonanbieter schuldest. Ja. Und er ist letztendlich dafür verantwortlich, aber du hast es jetzt an der Backe. Genau so ist es, Domian. So, dann hast du mir gerade auch noch gesagt, dir war irgendwann klar, dass der dich gar nicht wirklich liebt. Ja, also du musst dir vorstellen, wo ich ihn kennengelernt habe, da war ich 15. Mhm. Da war er wie alt? Da war er 17. Mhm. Und wir haben uns nur per Telefon also kennengelernt. Mhm. Und 2010 haben wir uns dann zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ach so. Und dann ist auch alles besser geworden und so. Nur seine Familie, die hatte irgendwas gegen mir. Mhm. Und ja, er hat auf seine Familie gehört und er war meine große Liebe. Und ich hänge immer noch ein bisschen an ihn, Domian. Und ja, ich vertraue auch nicht so schnell jemand anders. Weißt du, wie ich meine? Ja, das weiß ich, wie du das meinst, aber gab es denn mal eine Zeit, wo es dann nochmal gut zwischen euch lief? Bisher hast du mir erzählt, am Anfang habt ihr nur telefoniert und dann hast du ihn 2010... Also wo wir uns gesehen haben, da ist auch alles anders geworden ein bisschen. Mhm. Aber die Familie von ihm wollte dich nicht? Ja, die wollte mich nicht, die hatte was gegen mich. Mhm. Und ich weiß nicht, seine Mutter... Warum, weißt du was? Ich weiß es nicht, Domian, ich kann es dir nicht sagen, warum. Und wie ist dir das dann klar geworden, dass er dich offensichtlich gar nicht liebt? Ja, indem er mich immer angerufen hat und hat gesagt, ja, er liebt mich, aber er kann nicht, seine Familie. Mhm. Und so, und dann habe ich gesagt, ja, dann lass doch mal deine Familie, man muss doch auf sein Herz hören, oder? Mhm. Mhm. Natürlich, so muss es sein eigentlich. Ja. Das kann er nicht und so. Und dann hat er dich währenddessen abgezogen mit diesen Handysachen, was auch immer das alles war. Und wie ist es dann zum Ende gekommen zwischen euch beiden? Also zum Ende ist es eigentlich nie gekommen. Es gab immer so ein Hin und Her. Wenn ich mich nicht gemeldet habe, dann hat er angerufen. Immer so ein Hin und Her. Und dann jetzt vor kurzem Weihnachten hatte ich ganz kurz Kontakt mit ihm. Ja. Also haben wir auch die Nummern ausgetauscht und so. Und ja, wie von heute auf morgen ist er nicht mehr auf sein Handy gegangen, hat mich beleidigt und... Also für gar nichts, Domian, für gar nichts. Also es wurde gar nicht ausgesprochen, wir sind jetzt nicht mehr zusammen. Nein, wurde auch gar nicht. Er hat mir nur so gesagt, seine Familie will das nicht, er hört auf seine Familie und ich muss das irgendwie einsehen. Aber wenn man Menschen liebt, Domian, dann ist es schwer, das zu verstehen. Natürlich. Aber lass uns mal über die 6.000 Euro reden. Hast du ihm das gesagt, dass du dein Geld wieder haben willst? Ja. Wie hat er reagiert? Ja, du bist doch selber schuld, du hast das doch gemacht. Das heißt, im Klartext, lass mich in Ruhe damit und sieh zu, wie du zurechtkommst. Ja, auf jeden Fall. Und ich traue mir das nicht meinen Eltern zu sagen, Domian. Du bist 20 Jahre alt und in der Ausbildung noch? Ja, mhm. Als Friseurin. Verdienst also nicht viel Kohle im Moment? Gerade nicht, mhm. Und wohnst bei deinen Eltern noch? Ja, Domian. Und wie ist das, gibt es da schon Druck, Mahnbescheide von dieser Telefonfirma? Ja, schon, aber ich mache das so, ich stehe morgens früh auf und dann fange ich die immer ab von der Post. Ja gut, aber was schreiben die denn? Was drohen die an? Oder drohen die schon was an? Ja, mit diesem, also dass da jemand rauskommt und so und ich weiß nicht, wie das genau heißt. Mhm. Okay, du musst schnell handeln, sonst wird's immer schlimmer. Je länger du wartest, wie viel Schreiben hast du von denen schon bekommen? Mehr wie 10, Domian. Ach du lieber Gott. Ach du lieber und Gott. Ich weiß ehrlich gar nicht mehr, was ich machen soll. Wie ist ich das? Erreiche nicht mehr gar nichts. Ja gut, den kannst du wahrscheinlich auch vergessen in dieser Beziehung. Obwohl eine Anzeige, finde ich, wäre sehr angebracht. Wie ist das Verhältnis zu zu deinen Eltern? Also zu meinen Eltern richtig gut eigentlich. Mhm. Aber ich traue mich nicht, Doch, Domian, weil... musst du. Sonst steht dir das Wasser bald bis zum Hals. Sag deinen Eltern genau das, was du mir gerade gesagt hast. Oder erkläre denen alles, was passiert ist. Hm. Wussten die denn von dem Freund? Meine Mama, ja, die wusste, aber Domian, ich sag mal so, das war kein richtiger Freund, war das so. Wir hatten nicht mehr wie einen Kuss. Ach so. Da gab nichts mehr wie einen Kuss und ja. Das hast du mir am Anfang gerade aber ein bisschen anders erzählt. Nein, also wir haben uns ja, mit 15 habe ich ihn kennengelernt. Ja gut, aber jetzt bist du 20 und ja, aber das war über Telefon alles so. Und dann haben wir uns gesehen, dann ist das alles anders geworden und so. Und aber wie dumm von dir, dass du dich da hast so einwickeln lassen in diese Handygeschichten, obwohl du nicht mal mit dem zusammen warst. Ja, das weiß ich nicht, das war meine erste Liebe. Weil du so begeistert warst von dem. Ja, Domian, und ich bin ganz ehrlich, ne, den Vertrauen, ich weiß nicht, ich vertraue nicht so schnell mehr, ich weiß nicht, das ist schwer für mich irgendwie. Gut, nach dem, was jetzt passiert ist, ist das ja auch verständlich, dass du erstmal skeptisch bist. Obwohl das jetzt schon 2 Jahre her sind. Und ich bin immer noch nicht richtig darüber weg. Aber wenn das 2 Jahre her ist, dann müsste diese Telefongesellschaft dir da schon extrem aufs Dach gestiegen sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber tun sie ja nicht, die schreiben nur Briefe. Ja, aber da kommen schon so gelbe Briefe an, so, ja, was ich manchmal aufmache, dass es mir, weiß ich nicht, dass mir schlecht wird, wenn ich sowas lese da. Okay, diese Sache mit dieser Handy-Rechnung kapiere ich nicht. Du musst mit deinen Eltern reden. Muss ich auch, du musst es tun, ja, du musst jetzt einfach auch erfahrenen Rat holen. Vielleicht können deine Eltern das schon irgendwie hinkriegen, sonst müsstet ihr zu einer Schuldnerberatung gehen, dass du mit jemand. Aber du musst, wenn du dich scheust, mit deinen Eltern zu reden, dann geh ganz schnell zu einer Schuldnerberatung. Du bist eine junge Frau, du hast keine Kohle, du hast 6.000 Euro Schulden. Die werden dir schon irgendwas erklären und sagen, was du jetzt machen musst. Mhm. Ich sag dir, jeder Tag, jede Woche, die vergeht dich, das ist jetzt schon irre lange, was da Zeit ins Land gegangen ist, ist für dich schlecht. Mhm. Und die andere Frage ist, ob du den Mut hast, diesen Typ, was immer, wie immer der dich da auch betrogen hat, ob du den Mut hast, den anzuzeigen. Hm? Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, Domian. Ja, okay, jetzt kümmere dich erstmal um die Schulden. Wir werden dir jetzt mal gleich eine Schuldnerberatung in deiner Umgebung nennen und überleg, ob du es nicht vielleicht doch auch gleichzeitig auch deinen Eltern sagst. Das entlastet dich einfach, das belastet dich auch enorm und kriegst vielleicht auch guten Rat und Tat von deinen Eltern. Mhm. Ja? Domian, jetzt habe ich mal ganz kurz nochmal eine Frage. Mhm. Ich weiß nicht, kannst du mir vielleicht irgendwie einen Tipp geben, das hört sich jetzt doof an, aber mir ist es schwer, ihn zu vergessen. Egal, also er hat mir jetzt die Scheiße angetan, das ist ja richtig, ne? Hm. Aber mir ist das schwer, ihn irgendwie zu vergessen, Domian. Mandy, der hat dir aber wirklich was ganz Schlimmes angetan. Ja, ich hänge ein bisschen noch an ihn, ja, weißt du, was ich meine? Ja, das weiß ich, wie du das meinst. Aber da musst du wirklich mit aller Macht gegen angehen. Ich glaube, dass du dich da 5 Jahre in eine Illusion hineingesteigert hast. Und der interessiert sich nicht für dich als Frau, als Mädchen. Der hat ja ist ja gar nicht auf dich eingegangen. Das musst du dir vor Augen halten, dass der will dich nicht. Der hatte ja genügend Chancen, mit dir in Kontakt zu kommen. Der will dich nicht. Und der hat dir was Übles angetan, nämlich dir, die du wenig Geld hast, so einen Schuldenberg aufzubrummen. Der ist es nicht wert, dass man den liebt. Und nur so, wenn du dir das immer und immer wieder eintrichtest, schaffst du es auch davon wegzukommen. Okay? So, Mandy, bitte auflegen und du wirst von meinem Psychologen angerufen. Okay? Domian, ich soll dir nochmal von meinen Eltern sagen, die gucken deine Show und mach weiter so. Ja, aber jetzt wirst du. Aber dann wissen deine Eltern jetzt Bescheid. Ja, die gucken schon. Ja, also die schlafen ja jetzt. Ach so, heute gucken sie nicht? Nee. Naja, also, deswegen habe ich auch angerufen. Ach so. Mach weiter so, Domian, ehrlich. Mandy, alles Gute. Du legst auf und wir melden uns gleich. Tschüss. Okay, super, Domian. Danke dir. Ciao. Tschüss. Hier ist Nick. Nick ist 19. Hallo, Nick. Ja, hallo. Hallo, Nick. Um was geht's? Und zwar habe ich letzten Sonntag herausgefunden, dass mein Freund mir fremd geht. Letzten Sonntag? Letzten Sonntag, ja. Letzten Sonntag. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Seit 3 Jahren. Oh, das ist ja schon eine ganze Weile. Ja, und er ist mein erster Freund. Ja, und wie hast du es rausgekriegt? Er sollte wie jeden Sonntag eigentlich bei mir übernachten und er hat, wie er es gerne mal tut, ein Nickerchen gemacht zwischendurch. Mhm. Und ich habe mir einfach mal sein iPad geschnappt und wollte eigentlich nur spielen und bin da über ein paar Nachrichten gestoßen und ja, habe es da rausgefunden. Hast du ihn angesprochen darauf? Ja, habe ich. Und, was ist daraus geworden? Er hat es eigentlich gleich zugegeben und also ich muss sagen, ich war wirklich mächtig, mächtig wütend. Wie oft ist das denn bei ihm jetzt passiert schon? Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Hast du nicht gefragt? Nein, ich glaube, das weiß er selber nicht. Na, er wird doch wissen, wie oft er fremdgegangen ist. Das bezweifle ich, denn er hat es nicht einfach so gemacht, sondern für Geld. Ach du lieber Gott. Aha. Ach du lieber Gott. Das heißt, er arbeitet nebenher als Callboy? Wenn man es hart ausdrücken möchte, ja. Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Ihr seid 3 Jahre zusammen und seit 2 Jahren betrügt er dich nach Strich und Faden? Naja, ich möchte nicht unbedingt nach Strich und Faden binden, weil er hat mir auch die Gründe erklärt. Es war ganz einfach so, er ist nach seinem Abitur ausgezogen von zu Hause. Mhm. Und ich habe ihn ja zur Rede gestellt, er hat gesagt, aus finanziellen Engpässen, also er meinte, er was Lebenserhaltungskosten angeht, ja, war ja am Minimum. Ja, okay. Und, es gehen nicht alle Leute auf den Strich, die wenig Geld haben. Aber das ja, er geht nicht auf den Strich, um Gottes Willen. Naja, was ist es denn anders? Ist der Geromeo ein Begriff? Ja, klar. Ja, und auf jeden Fall hat er sich da sozusagen Kontakte okay, geholt. Aber er macht Sex für Geld, sagen wir so. Ja. Ich habe das jetzt, das sage ich jetzt mal so. Ja, aber nicht, also das ist mir wirklich klar, nicht aus beziehungstechnischen Gründen. Okay, aber seit 2 Jahren belügt er dich insofern, dass er dir das nicht erzählt hat. Ja, das fand ich auch sehr... Also das wiegt schwer. Das wiegt ja sehr schwer, finde ich. Ja. Dann wiegt auch noch schwer, oder eine gewichtige Frage, wenn er so viele Sexkontakte hat, schützt er sich richtig und ordentlich? Ja, also die Frage habe ich ihm auch gestellt und ich glaube ihm auch, also ich glaube ihm wirklich, wenn er mir sagt, dass er das getan hat, weil belogen hat er mich in dem Sinne ja nicht, weil das, also... Naja, das nicht zu sagen ist natürlich auch schon eine Lüge. Willst du denn mit ihm zusammenbleiben? Ich bin ganz ehrlich, also ich bin ein vernünftiger Mensch, aber auch ein emotionaler Mensch und ich hänge noch an ihm, das ist klar. Und auch wenn mein Verstand mir eigentlich sagen würde, also ich müsste ihn vergessen, ich will das nicht. 3 Jahre und ich weiß, dass er nicht sozusagen wegen mir getan hat, sondern es war eine dumme Lösung, das ist klar, aber... Ich könnte mit so einer Lüge nicht weiterleben danach. Aber wenn du noch so eine emotionale Bindung zu ihm hast, dann kannst du der Sache ja noch eine Weile eine Chance geben und beobachte dich ganz einfach, ob du das hinkriegst. Und ja, in 2, 3 Monaten wirst du sehen, ob es geht oder ob es nicht geht. Ja, wir wollen auch zusammen eine Lösung finden und Mal Nick, schauen. Nick, ich gucke gerade auf die Uhr, die Sendung ist gleich vorbei. Alles Gute ja, wünsche ich dir. Von Herzen, alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. In der Technik heute Katrin Mebold und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio, das Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen auch wieder mit einer freien Themennacht.